Ja, hi, ich bin Fridtjof Richter, ich bin 32 Jahre alt, habe jetzt 8 Jahre bei den Kiel Baltic Hurricanes gespielt, in der ersten Mannschaft, in der ersten Bundesliga. Bin jetzt pensioniert, sag ich mal vorsichtig, habe jetzt aufgehört und verfolge das Ganze jetzt parallel noch so ein bisschen in so einer Hintergrundrolle. Ja, das ist so der Football-Part und dann parallel dazu noch aktiver Segler oder mittlerweile ein bisschen inaktiver Segler, weil Football eben sehr aktiv war. Ja, und ansonsten fahre ich mit meinem Bus und meiner Freundin irgendwo hin, wo es schön ist und dann, ja, nutzen wir jetzt die Zeit. Wie bist du damals zum Football gekommen? Damals ursprünglich sogar im Segeln waren wir in vielen Projekten oder auf vielen Booten, ja, wirklich fest verankert und hatte ein Boot, hat sich das Team aufgelöst. Und dann habe ich mit einem Kumpel, mit dem ich damals zusammen gewohnt habe, hatten wir beide immer viel die NFL verfolgt und wir hatten irgendwie beide Lust, irgendwie da was mal auszuprobieren, aber es ging halt nie, weil ja, beides im Sommer stattfindet und beides sehr verletzungsanfällig ist und dann, also Football natürlich mehr. Und dann war aber das Segelprojekt vorbei und haben gesagt, na gut, wir probieren das jetzt im Winter einfach mal. Und das hat in der zweiten Mannschaft, haben wir damals in der Wintereinheit angefangen und das hat sofort Spaß gemacht und wir haben da sofort Fuß gefasst, die Leute waren total cool, haben uns da aufgenommen und haben gesagt, na gut, so, dann ist es jetzt erstmal Football an der Reihe. Und was hat dich an dem Sport dann so begeistert? Ich glaube am meisten dieses Teamgefüge. Das hat man bei wenig Sportarten, also sonst hat man ja irgendwie immer 10, 11, 15 Leute irgendwie sowas in der Mannschaft, aber da hast man mal auf einmal weit über 50 Leute, inklusive Staff, die sich dann auch im Hintergrund noch um Weites kümmern. Also es ist einfach ein riesiger Haufen Menschen, der sich versucht auf dem Feld irgendwie zu organisieren, drumherum im Winter und so weiter. Und das ist irgendwie so eine, man wird da schnell aufgenommen, man ist da in so einer Art Familie schnell drin, man kriegt von allen Seiten Hilfe und ist irgendwie ein nettes Gefühl. Und dann natürlich ein sehr dominanter Sport, das ist keine Frage. Und sich da aber dann zu messen und zu sagen, ich bin jetzt hier mit 11 anderen Leuten oder mit 10 anderen Leuten dann auf dem Platz und muss da irgendwie darum kämpfen, irgendwie sehr körperlich, sehr physisch, dass wir den Ball irgendwie nach vorne bringen. Das hat es mir irgendwie angetan. Ich habe ganz früher mal 7 Jahre Eishockey gespielt, daher so ein bisschen so dieses Körperbetonte, das wollte ich gerne nochmal haben. Und hast du dann von Anfang an auf der Running Back Position gespielt oder musstest du die erstmal finden für dich? Nee, von Anfang an. Also was soll ich anderes machen? Ich bin jetzt nicht so groß. Ich bin, was haben wir jetzt neulich festgestellt, irgendwie 1,72 glaube ich. So, da ist nicht so richtig viele Möglichkeiten. Als Quarterback kann ich nicht über die Jungs rüber gucken in der Mitte. Als Receiver bin ich dann wahrscheinlich zu langsam oder wenn ich hochspringe, dann sind die anderen größer als ich. Deswegen war eigentlich von Anfang an so Running Back die Position, weil ich einfach klein bin, ich kann mich dahinter verstecken und... Aber als Running Back hat man ja glücklicherweise ja auch irgendwie alle Vorzüge. Man läuft Routen, man läuft sich durch die Mitte, also es ist ja irgendwie alles miteinander verknüpft. Deswegen war ich eigentlich von Anfang an auch sehr glücklich darüber und würde auch, glaube ich, nichts anderes machen. Ja, quasi geboren, um Running Back zu werden. Quasi, ja. Das ist ja auch das Faszinierende am Football, dass man nicht nur die großen Jungs braucht, sondern wirklich fast jede Statur. Korrekt, ja, genau. Also egal, wer Lust hat, Football auszuprobieren, zu spielen, es zu machen, ein bisschen, ob es jetzt aktiver ist oder inaktiver, egal welche Körperstatur, Männlein, Weiblein, das ist völlig egal, können alle irgendwo auf dem Feld irgendwas machen. Für jeden, jede gibt es eine Position, die sie spielen können. Du hast jetzt 8 Jahre bei den Canes gespielt. Woran denkst du vor allem zurück in der Karriere? Was waren so deine Highlights? Da gibt es ein paar. Ich glaube, das war das allererste Spiel. Und man könnte sogar fast sagen, das ist das letzte Spiel, was ich gespielt habe. Denn die waren beide in Braunschweig. Und Braunschweig ist immer ein bisschen was Besonderes, da gerade bei dem Eintrachtstadion. Die haben eine schöne Fankultur. Und ich weiß noch, Timo hat damals, der war damals noch kein Headcoach, aber der sagte, der hat mich damals auch so ein bisschen mit in die erste Mannschaft genommen und hat mir alles gezeigt, hat mich da in die Hand genommen, da war ich sehr glücklich. Und er sagte nur so, Fridtjof, wenn du gleich rausläufst, das war kurz bevor wir rausgelaufen sind, sagt er, genieß den Moment. Und wir waren davor beim Warm-up draußen im Stadion und da war halt noch nicht so richtig viel los. Da hat man so ein bisschen erahnen können, was da abgehen könnte. Halt ein großes Stadion, ne? Und dann rennt man raus und auf einmal ist dann links die ganze Wand, die vorher noch gar nicht besetzt war, oder die ganze Tribüne. Und auf einmal brüllen dich da irgendwie, weiß nicht, 3000 Leute von links an und von rechts sitzen da auch irgendwie nochmal 5. Also es war irgendwie so ein richtiger Gänsehautmoment. Da rennst du da rauf und das war irgendwie ganz, ganz magisch. So. Und dann, das Ganze hat mir natürlich jetzt auch nochmal als letzten Termin sozusagen, wo ich dann gesagt habe, das war jetzt mein letztes Spiel. Das war natürlich auch schön, dass es im ersten und letzten Stadion quasi dasselbe war. Das war ganz verrückt. War es für dich immer ein besonderer Ansporn, auswärts zu spielen, gegen diese Menge dann eben auch anzuspielen? Ja, so richtig oft hat man ja gar nicht die Menge immer so gehabt. Das waren natürlich immer ein paar Ausnahmegegner, wie zum Beispiel Dresden, die hat eine sehr gute Fankultur und eben Braunschweig haben eben auch irre viele Fans und die machen halt natürlich riesige Stimmung. In Dresden waren wir ja auch in dem Dynamo-Stadion und da waren, glaube ich, irgendwie fast 8000 Leute, glaube ich. Und da macht es nochmal eine ganz andere Lautstärke. Aber ja, man kommt da rein und hat natürlich erstmal eine gewaltige Wand an Gegnern, die einen irgendwie anbrüllt. Und da will man noch ein bisschen mehr, glaube ich, den anderen da irgendwie die Wurst vom Teller nehmen oder vom Brot nehmen. Ja. Mhm. Das macht auf jeden Fall Spaß. In deiner ersten Saison, war das damals noch im Holsteinstadion oder wo habt ihr da gespielt? Nee, das war schon immer Kilia. Da wart ihr schon im Kilia, okay. Genau. Da habt ihr ja aber jetzt auch eine Veränderung gehabt, das wurde ja umgebaut, jetzt habt ihr ja den Kunstrasen, dass die Bedingungen ein bisschen besser sind. Hat sich das für euch dadurch auch anders angefühlt? Ja, körperlich auf jeden Fall. Wenn man auf Kunstrasen mal so ein bisschen mit der Haut darüber rutscht, das gibt offene Stellen. Also, aber das Training hat sich verändert. Also wir konnten, sonst haben wir halt nie im Stadion trainiert, weil wir halt den Rasen heil lassen müssen und wir uns ja den Platz ja auch noch mit anderen Mannschaften vom Fußball ja zum Beispiel teilen. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, mit Stadionlicht halt auf Kunstrasen immer zu gleichen Bedingungen zu trainieren. Gut, es regnet halt mal, aber man hat trotzdem keinen so einen matschigen Boden und das macht schon eine ganze Menge aus vom Training. Und es ist vor allem in der Stadt, man muss nicht ganz so weit rausgurken. Also das ist schon sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall, immer dieselben Bedingungen zu haben und vor allem auch alles vor Ort zu haben. Das hilft natürlich auch gerade dem Staff, die ja enorm viel im Hintergrund machen, dass die nicht alles von A nach B karren müssen. Das ist schon sehr gut. Du hast schon angesprochen, du hast jetzt letzten Dezember deine Karriere bei den Canes beendet als aktiver Spieler. Nimm uns ein bisschen mit, wie die Entscheidung bei dir gefallen ist. Ja, das war gar nicht so einfach. So, man hängt da ja doch irgendwo drin und ich bin glücklicherweise jetzt 8 Jahre als Running Back nicht einmal schlimm verletzt gewesen. Und ich glaube, das war so auch so ein bisschen dieser Auslöser, wo ich jetzt gesagt habe, mir geht's gut, ich bin heil und ich glaube, ich will da genau so rausgehen und möchte nicht irgendwann später Knieprobleme haben, wenn ich irgendwie 10 Jahre älter bin. Oder dann vielleicht sogar, wenn ich jetzt noch ein Jahr drangehangen hätte, dann zu sagen, okay, jetzt habe ich mir irgendwas getan und im Nachgang habe ich dann Probleme damit. Und dann, dass ich in 10 Jahren sage und zurückgucke und denke, ach verdammt, hättest du mal dieses eine Jahr nicht gemacht. So ein guter Kumpel von mir oder ein sehr guter Benedikt Engelmann, der ist auch nie was passiert. Und im ersten Spiel hat er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen gegen Braunschweig und dann im letzten Spiel gegen Braunschweig, hat er sich die Achillessehne gerissen. Und letztes Jahr dann ist er ein bisschen später auch erst in die Saison eingestiegen, aber hatte halt den ganzen Winter damit zu kämpfen. Und ja, also mittlerweile ist er, glaube ich, wieder gut davor. Aber es ist trotzdem eine Verletzung, da hat er lange von gut. Und das ist ja auch so eine Sache, die viele ehemalige Sportler auch im Profibereich gesagt haben, dass man vielleicht das eine oder andere Jahr nicht hätte noch spielen sollen. Mir fällt zum Beispiel Dirk Nowitzki ein, der auch nach der Karriere gesagt hat, die letzten 2 Jahre, die hat er aus Liebe zu den Mavericks noch gemacht und zum Sport, aber hat seinem Knie jetzt auch nicht unbedingt so gut getan. Von da kann ich total nachvollziehen, dass du an diesem Punkt jetzt gesagt hast, das Kapitel ist zu Ende. Und war dann ja auch ein schöner Ausflug, sage ich mal, über 8 Jahre. Und jetzt kannst du dann wieder zurück, bisschen mehr auf dem Wasser aktiv sein. Ja, genau. Das ist nämlich, glaube ich, der große Punkt, dass ich natürlich auch gerne irgendwie auf dem Wasser unterwegs bin. Und ich glaube, ich würde mich unglaublich doll ärgern, wenn ich da irgendwie irgendwelche Dinge nicht machen kann, weil mir die Schulter wehtut oder mein Knie nicht funktioniert. Und das dann am Ende dann auf Football dann zurückzuführen, das wäre, glaube ich, ein bisschen ärgerlich. Und ich hatte jetzt 8 gute Jahre, habe echt viel da erlebt, habe viel mitbekommen. Und da muss man dann auch irgendwann einen Schlussstrich ziehen. So schade es ist. Und aber ja, jetzt hat man auf jeden Fall viel Zeit gewonnen dadurch, das ist gut. Ja, wobei du ja so ganz nicht den Schlussstrich mit dem Verein gezogen hast, da bist du ja weiterhin aktiv. Was für eine neue Rolle wirst du da jetzt einnehmen? Das ist noch gar nicht so richtig klar, was ich da jetzt mache, weil ich mich natürlich auch selber erstmal nochmal finden muss und mit dieser ganzen gigantisch vielen Zeit, die man jetzt auf einmal hat, so, was macht man da überhaupt? Sonst ja die letzten 8 Jahre war das ja irgendwie der Alltag wurde ja von Football quasi bestimmt und da muss man sich das alles drumherum so ein bisschen drumherum irgendwie noch aufbauen. Das war ja gar nicht so einfach. Aber ja, genau. Jetzt meine Rolle ist noch ein bisschen unklar. Ich helfe so ein bisschen beim Sponsoring mit und bin da so ein bisschen mit in der Organisation mit hinten dran. Ich soll jetzt demnächst nochmal als Running Back Coach für eine gewisse Zeit nochmal einspringen und da nochmal ein bisschen mithelfen. Jetzt glaube ich Anfang April. Das heißt, ich bin auch so ein bisschen in der Coaching-Rolle nochmal so ein bisschen mit dabei. Und ansonsten ist eigentlich ja offen für alles. Also ich will auf jeden Fall nicht diesen Verein irgendwie den Rücken zudrehen, sondern ich habe da irgendwie Lust, damit dabei zu sein, weil das sind einfach super nette Leute. Ich habe da gigantische Freundschaften haben sich da daraus entwickelt. Und das will man irgendwie ja aufrechterhalten. Und wenn man das dann irgendwie kann, durch irgendwie so eine kleine Hintergrundaufgabe, ist das eigentlich eine schöne Lösung. Und die Canes brauchen ja auch immer viele Volunteers, das darf man ja nicht vergessen. Ja. Da steckt eben nicht so viel Geld wie zum Beispiel im Profifußball drin. Deswegen sicherlich auch gut, wenn man da noch ein bisschen dabei bleibt. Du hast gesagt, du wirst zumindest im April noch ein bisschen coachen als Running Back Coach. Wäre das auch eine Sache, wenn es sich ergibt, die du dir längerfristig vorstellen kannst? Das ist, glaube ich, immer ein Zeitaspekt am Ende. Wie das dann am Ende hinhaut, das muss man dann mal gucken. Grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Ein guter Freund von mir hat das ganz schlau gemacht, als er aufgehört hat. Der hat ein Jahr Pause von Football genommen und hat gesagt, ich mache jetzt ein Jahr gar nichts und danach steige ich dann als Coach ein. Dann habe ich alle meine Gedanken alle geordnet. Dann habe ich auf jeden Fall genug Abstand davon genommen, dass ich nicht mehr selber so fingerig bin, dass ich nochmal spielen möchte. Und das war, glaube ich, auch eine ganz smarte Geschichte, weil, wie gesagt, mir geht es ja glücklicherweise noch sehr gut und ich könnte wahrscheinlich auch rein körperlich auch noch sehr gut spielen. Deswegen, ich muss mich da so ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht doch irgendwie auf einmal den Helm nochmal wieder aufsetze. Na komm, ja, einmal geht noch so. Aber ja, deswegen, also ich könnte mir gut vorstellen, irgendwann da nochmal im Coaching vielleicht mit einzusteigen. Vielleicht nicht unbedingt in der ersten, vielleicht sogar eher irgendwo in der Jugendarbeit. Das finde ich auch ganz cool, das macht mir auch sehr viel Spaß. Warum nicht? Irgendwann bestimmt, ja. So langsam startet jetzt ja auch die Vorbereitung wieder, beziehungsweise ist gestartet. Fällt es dir sehr schwer, da jetzt erstmal nur zuzusehen? Nee, aktuell geht das noch sogar. Also die Vorbereitungen, die gehen schon seit Anfang November oder sind wieder schon voll damit dabei. Das geht noch. So, die Winterpause wird ja meistens immer genutzt, um sich im Kraftraum einfach stärker zu machen, Verletzungsvorbeugen zu trainieren und was da alles dazugehört. Das ist natürlich eine schöne Zeit, aber es ist auch eine anstrengende Zeit, weil man hat die ganze Saison, das ist halt ein Fulltime-Job eigentlich, ne? Man hat die ganze Saison, im Sommer hat man Spiele, man fährt durch ganz Deutschland. Die Wochenenden sind theoretisch schon irgendwie verplant oder kaputt und deswegen ist es gar nicht so einfach. Und dann hat man nach dem German Bowl, ist dann eigentlich so eine kurze Karenzzeit, wo man mal so ein bisschen Zeit für sich theoretisch hätte und dann beginnt eigentlich schon die Offseason. Dann kommen die ersten Trainingspläne rüber, wie trainiert werden soll, dann kommen die ersten Leistungstests, dann wollen natürlich die Coaches dann auch wissen, wo spielt man. Einige Spieler ändern sogar nochmal ihre Position oder wechseln auch in andere Teams, wir kommen neue dazu, da müssen wir auch wissen, was die können. Deswegen, da gehen halt die Wintertrainingspläne los und das ist sehr anstrengend und deswegen freue ich mich jetzt auch gerade, dass ich mal mich so ein bisschen davon distanzieren kann, weil das auch immer ein gewisser Druck ist, ne? Aber es macht Spaß. So, im Winter fleischt das einen nochmal richtig zusammen, wenn man da gemeinsam irgendwie im Gym ist und dann sogar auch die Leistungstests haben wir meistens immer in so einer Crossfit-Box gemacht, wo wir alle gemeinsam da hängen und uns gegenseitig angebrüllt haben. Hat ein bisschen was von so einem Affenkäfig, aber es ist irgendwie witzig. Das ist schön. Fällt es aber manchmal dann nicht schwer, gerade so November, Dezember wieder so langsam voll durchzuziehen, wenn man weiß, naja, wirklich ernst wird es erst im Mai, da stehe ich wirklich auf dem Feld und bis dahin ist es halt nur in Anführungszeichen Vorbereitung? Ja, aber meistens hat man dann auch erstmal noch ein bisschen genug von der Saison und dann muss man auch selber erstmal noch ein bisschen Abstand finden. Wie gesagt, einige, wenn man das ganze Jahr als Starter irgendwo durchspielt, dann ist man auch irgendwann, ja, man merkt den Körper und dann ist man auch froh, wenn man wirklich mal ruhig anfängt, mal wieder langsam ins Training startet. In der Saison, also in dem Moment, wo quasi die Saison losgeht und die ersten Spiele kommen, dann sollte man theoretisch dann auch den Trainingsplan umschalten und dann sagen, okay, jetzt heißt es irgendwie Erhaltungsmaßnahmen irgendwie einleiten und versuchen heil zu bleiben, damit man eben die Saison bis zum German Bowl dann auch durchhält. Und dann ist meistens auch genauso getimt, dass man dann auch sagt, okay, German Bowl, dann ist der vorbei. Ich war leider nie im German Bowl, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Aber normalerweise sollte man sagen, okay, German Bowl ist vorbei, wir haben gewonnen, wir sind deutscher Meister. Und danach sollte dann eigentlich auch der Höhepunkt erreicht sein. Und dann muss man langsam wieder erstmal Pause machen, den Körper auch mal ein bisschen Erholung gönnen oder halt auch vielleicht sogar irgendwelche Verletzungen nochmal erstmal wieder ausbügeln. Und dann geht dann halt die Winterphase langsam Schritt für Schritt los. Die Canes haben ja jetzt zur neuen Saison einen neuen Quarterback geholt mit Nate Hayden. Mhm. Inwiefern verändert sich die Vorbereitung dadurch, dass man sich auf einen neuen Spielmacher einstellen muss? Ich habe ja mittlerweile unter vielen Quarterbacks immer gespielt, deswegen, und ich stehe ja glücklicherweise auch mal direkt neben ihm und rede auch immer sehr viel mit dem. Ich glaube, für die Receiver ist es meistens immer noch ein bisschen schwieriger, sich auf die einzustellen, weil er mir im Regelfall ja nur den Ball im Normalfall ja übergibt. Das macht es meistens sehr einfach. Da kriegt man sich immer schnell irgendwie arrangiert. Wie läuft er? Macht er große Schritte? Macht er kleine Schritte? Dreht er sich nach links auf? Wie dreht er sich auf? Tanzen wir uns da selber auf den Füßen rum? Oder wie geht das? Ich glaube, da haben die Receiver immer ein bisschen größere Probleme, weil die halt wissen müssen, wie ist das Timing von ihm, wie doll schmeißt er, wie schmeißt er, wie akkurat schmeißt er und so weiter. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Aber sich auf einen Quarterback einzustellen, das ist ja auf jeden Fall immer eine Kunst. Das ist nicht ganz so einfach. Lass uns gerne auch nochmal auf die Canes selbst jetzt blicken. Letzte Saison warst du ja noch mit dabei. Die war ein bisschen besonders. Die Crocodiles sind 2 Wochen vor Saisonbeginn zurückgetreten. Dadurch war klar, es wird keinen Absteiger in der GFL Nord geben. Mhm. Dadurch wart ihr relativ sicher. Trotzdem hättet ihr euch, glaube ich, mehr von der Saison erhofft. Ja. Wie würdest du die Saison einordnen, gerade auch in Bezug auf deine Leistung? Genau, du hast ja schon gesagt, am Ende war es nicht ganz so erfolgreich. Glücklicherweise sind wir nicht abgestiegen, sondern wir konnten die Klasse auf jeden Fall erhalten. Irgendwann kommt man ja an diesen Punkt, wo man merkt, okay, die Playoffs sind nicht mehr zu erreichen. Man hat so ein bisschen gemerkt, dass dadurch ein bisschen der Druck genommen wurde und dann auf einmal ein bisschen mehr Spaß im Spiel gefühlt zu finden war, weil einfach alle Leute gemerkt haben, okay, jetzt geht es gerade wirklich um nichts mehr, wir können glücklicherweise nicht absteigen, wir können die Playoffs nicht erreichen, dann spielen wir jetzt einfach. Und das hat, glaube ich, ein bisschen den Druck genommen. Wir haben in der Runningback-Position haben wir sehr, sehr viel durchrotiert, da war ich sehr glücklich. Wir haben ja, das ist ja auch eher untypisch, dass wir da so viel Rotation drin haben. Normalerweise, wenn man einen Amerikaner vor sich in der Abfolge sozusagen stehen hat oder im Depth-Chart. Im Depth-Chart, genau, richtig. Schon zu weit raus. Da ist normalerweise, dass der Amerikaner oder halt der Import liebevoll genannt, viel spielt und wir gucken dann immer, wenn er mal eben einmal Luft holen muss, dann kommen wir halt rein. Aber dadurch, dass Logan mit uns so eine gute Rotation hatte und eben auch Alex Ohl als Coach da sehr darauf aufgepasst hat, dass immer jemand wieder mit frischen Beinen da reinkommt und dann halt auch für verschiedene Situationen auch jemand anderes reingestellt hat. Lorenz zum Beispiel ist ein wahnsinniger Speedster, also wenn da eine Lücke auf ist, außenrum, dann ist er weg. So, und da hat er halt überall also seine Leute halt gehabt, für wie er die reinstellt. Deswegen war ich eigentlich sehr froh, so eine Saison gespielt zu haben, weil ich wirklich viel gespielt habe, trotz Amerikaner vor mir. Diese ganze Gruppe hat sich irgendwie wahnsinnig nett zusammengefleischt. Wir hatten natürlich irgendwie ein gewisses Konkurrenzdenken, aber es war nie so, dass der eine dem anderen nichts gegönnt hat. So, das war eine sehr gute Gruppe und da hat zum Beispiel, wie gesagt, Alex Ohl das sehr, sehr gut hinbekommen, dass es eben ein Team oder eine Gruppe wird und nicht irgendwie ein Konkurrenzverhalten irgendwie stattfindet. Da bin ich sehr glücklich drüber gewesen. Glaubst du, dass nicht für die Ergebnisse zum Saisonende hin vielleicht es sogar schädlich war, dass der Druck weg war, okay, Playoffs sind weg, aber wir können noch nicht absteigen, deswegen geht es quasi um nichts mehr? Ja, man darf natürlich nicht den Fokus verlieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man sollte immer noch damit denken, dass man gewinnen möchte, die Spiele. Also das glaube ich, soll immer, weil Gewinn macht Spaß, das ist gut. So. Das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Das hatte ich nicht das Gefühl, dass dadurch irgendwie die Leute dann gesagt haben, na gut, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, ist ja auch egal. Der Fokus war, glaube ich, nach wie vor da, aber die Leute haben einfach mehr Spaß gehabt am Spiel. So hatte ich das Gefühl. Und es war, wie gesagt, einfach so ein bisschen der Druck rausgenommen und dadurch konnte man ein bisschen mehr ausprobieren. Wir hatten dann ja auch, ich glaube, das war über die Sommerferien, durch den Wegfall von Coach Speckman, hatten wir danach mit Timo als Offense-Coordinator, mussten wir uns ja auch erst einmal komplett neu arrangieren. Und da ist Timo auf uns zugekommen und hat gesagt, so, was machen wir jetzt? So, und dann hat er sich mit den Quarterbacks zum Beispiel ganz viel zusammengesetzt, mit den Receivern und auch mit den Runningbacks. Und dann haben wir Dinge erarbeitet und haben gesagt, so, wir haben jetzt gerade hier eine Herausforderung, wie meistern wir die? Und dann haben wir uns gemeinsam irgendwie was überlegt und haben da irgendwie versucht, was draus zu machen. Das Playbook wurde natürlich ein bisschen abgespeckt und in der Form, wie wir es hatten. Aber auch nur so ging es, weil die Saison war noch nicht zu Ende. Das war, glaube ich, Halbzeit da ungefähr. Und dann mussten wir ja auch die zweite Hälfte irgendwie schaffen. Ja, nach der vergangenen Saison sind die Hildesheim Invaders aus der GFL 2 aufgestiegen, haben die GFL Nord wieder aufgefüllt. Das heißt, dieses Jahr gibt es wieder einen Absteiger. Mhm. Die große Frage dann, so weit wie du noch an der Mannschaft dran bist, was ist denn realistisch gesehen für die Canes jetzt diese Saison drin? Und wird es nur Abstiegskampf? Nein, das glaube ich nicht. Das hat sich in den letzten paar Jahren in den Canes nach dieser ganzen Umbruchphase, da war ja wirklich echt viel und dann kam Corona und was nicht alles noch dazwischen und da ist echt so viel passiert und man merkt, dass von Jahr zu Jahr immer neue Leistungsträger mit dazukommen wieder oder sich generell da auch im Staff im Hintergrund, auch im Sponsoring tut sich da eine ganze Menge und man merkt, dass da die Canes, man sagt immer liebevoll ja diese ganze Aufbauphase und jetzt sind wir langsam wieder da, wo wir hinwollen. Aber man merkt, dass es jetzt langsam auch dann Früchte trägt. So, dieser gewisse Grundkern ist jetzt endlich entstanden und ist da, auch wenn ich jetzt rausgehe irgendwie als etwas älterer. Aber es ist trotzdem ein sehr gesunder Kern da. Und wir haben wenig Abgänge glücklicherweise. Und das hilft natürlich auch viel für die Vorbereitung, weil man nicht alles wieder neu erklären muss. Und deswegen sehe ich eigentlich sehr gute Chancen, dass wir auf jeden Fall die Playoffs erreichen und da auf jeden Fall vorne mitspielen. Und ja, und wenn man dann die Playoffs erreicht, das ist dann das erste Ziel, dann ist das nächste Ziel, dann auch im German Bowl zu stehen und da dann hoffentlich dann auch gewinnen. Es wäre den Canes und vor allem dem Football in Kiel natürlich auch zu wünschen. Ja. Ist das auch das Besondere an den Kiel Beute Hurricanes, dieser wirklich langwierige, aber dann hoffentlich auch nachhaltige Aufbau aus dem Verein, aus den eigenen Talenten heraus? Ich glaube, nur so geht es. Ich glaube, wenn man vielleicht sich für eine Saison, man hat das, glaube ich, damals in Hildesheim ja auch gesehen, die sich ja in der einen Saison, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, aus ganz Europa irgendwie die ganzen Talente alle zugekauft hat. Das war eine wahnsinnig starke Mannschaft auf dem Papier. So, am Ende waren die, glaube ich, nicht im German Bowl. Die sind, glaube ich, im Halbfinale sind die, glaube ich, rausgeflogen. Aber das war halt keine Mannschaft. So, das waren viele Einzelspieler und viele Einzelkämpfer, die wahnsinnig gut waren, die jetzt mittlerweile überall, glaube ich, in der GFL und ELF überall verteilt sind. Aber es waren wahnsinnig viele gute Spieler, die aber kein Team waren. Und in dem Moment, wo es schlecht lief, haben die nicht zusammengehalten und haben es nicht geschafft, sich zusammenzutun und zu sagen, na gut, also jetzt müssen wir uns mal doch mal ein bisschen mehr zusammenhalten und zusammenarbeiten, um uns da irgendwie an den Haaren wieder rauszuziehen. Und ich glaube, das ist den Canes in den letzten Jahren gelungen, dass sie eben es geschafft haben, dieses Team zu bilden und eben zu sagen, wir haben diesen Kern und jetzt kommen nur noch quasi so kleine Add-ons und daraus machen wir was. Ja, dann vielen Dank, Friedjof, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg, deine neue Rolle zu finden. Hoffe, dass du da genauso drin aufgehst und dass wir dann noch viel von dir und hoffentlich auch in der Saison Positives von den Canes hören. Bin ich sehr zuversichtlich. Das wird schon. Danke dir.